Radio Ladies First aus Baden-Baden. Hallo Nachtschwärmer, alles klar? Dann kann's losgehen. So, es war gerade 23 Uhr und 4 Minuten und heute haben wir wieder Gewinnspiele und jede Menge neue Platten, heiße Mixe. Und ich grüße dir, Nachtschwärmer. Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Here we go. Technotronic, Mr. Lee, Tony Scott, the Rebel MC, all of housing to go whack, back no slack, so Jack don't crack, but see. It's your chance to tell your friends to move that pain. Yo, hey man, don't fight. Time to move, time to groove hard. So make a start and be a part of hip house. As I'm coming on cool, know what you gotta do. Radio Ladies First auf UKW 100,4 MHz. There's a soul in the city watching over us tonight. There's a soul in the city. There's a whole world waiting out there. Chances, go ahead, just do it, and trust yourself. There's a soul in the city watching over us tonight. So bring over, son, your old Motown records. We'll put the speakers in the window. o'clock, but they think we're just dreaming. Let's prove them wrong, baby. Cause you know what luck is. Luck is believing you're lucky, that's all. And showing just a little bit of faith. There's a soul in the city watching over us, I swear. Head all night long, but when we walk that darkened stairway and step out on the roof, I know what we're feeling. Motown Song, Wolf of the Temptations, Rod Stewart, super stark wieder da, absolut hitverdächtig. Erstmal allen schönen Dank vergangenen Samstag, die da waren in Freistädt. War super. Wisst ihr, wann ich aufgehört habe? Ich glaube um 16:30. Darf ich gar nicht so laut sagen. Okay, kommendes Wochenende. Am 27. Da ist Charlie 2000 in Aachen-Fautenbach. Liegt direkt an der B3 in der Reithalle. Und nochmal wieder auch ganz bestimmt viel Spaß. Eintritt 7 Mark. Wie übrigens immer im Festzelt, außer ein besonderes Programm, da kostet es ein bisschen mehr. Dann nächste Woche, am 2. August, am Freitag, Rheinau-Honau auf Festzelt. Und Samstag, 3. August, Söllingen-Rheingoldhalle. Und in der Rheingoldhalle haben wir wieder was Besonderes. So eine Art Tutti Frutti mit Schaumkitchen. Sachen gibt's. Und dann nicht vergessen, 10. August, Samstag, Manta-Party in Altenheim. Süddeutsches Manta-Treffen, erster Preis 1000 Mark. Wir suchen den tollsten Manta, die heißesten Manta-Tussis, den schärfsten Manta-Fahrer. Aber wer den heißesten Manta hat, bekommt 1000 Mark, ganz klar. Und derjenige muss abends schon um 19 Uhr vorm Zelt stehen. Wer da mitmachen will. Okay. road again. Sound total. Ja, das stimmt. Dann hattest du mich. SOS, ich liebe dich. Immer du, ich und du. Can't touch this. It's written all over your face, you think I'm easy. We just met and yet you wanna skeeze me. Baby, ease up and stop rushing me. I don't even know you're from Adam, you're not touching me. I'm not the type of girl that you can play the foul way. Buy me a drink and think you're getting some the same day. When it comes to knocking these boots, I demand much. You better come with it if you wanna sex me up. Hey boy, I've been thinking and how dare you to invite me to come with you and let you sex me up all night. Since we recently met, your proposal has me so confused. Cause I'm just not the type of girl who likes being used. Said you'd make me feel real good. You undressed me with the way you looked. Don't see how you thought I would. You wish that was all it took. Version von einem Wunder, Sex Me Up. Okay, hallo, Nachtschwärmer. Hey, hey, jetzt geht's aber ab hier. Ich glaube, ich gehe doch lieber zu Fuß. So, er geht zu Fuß. Und wir machen jetzt das Gewinnspiel. One, two, one, two, three, kick. Ich liege in meinem Bett und schlaf nicht ein. So, aufgepasst. Hier sind die Ministars. Habe ich ein paar Titel von Ministars zusammengeschnitten. Und ich möchte jeweils wissen, wie heißt das Original. Ich denke drüber nach, wie es früher war. Da ist was. Fünf Titel werden gewünscht. 10 Mark liegen im Pott. Hier ist der erste. Schlaf ich endlich ein. Vielleicht ist alles nur ein böser Traum. Ich hoffe es doch, glaub es kaum. Zu schön wär's, um wahr zu sein. Und ich denke schon wieder nur daran. Mama, ich lieb euch, ich lieb euch doch. Papa, ich brauch euch, ich brauch euch doch. Mama, ihr dürft nicht. Ich hoffe, du wartest noch für 17.03. Probier's einfach, toi, toi, toi. Das macht mir Kummer. Wer bitte? Firma Koch? Das ist mir jetzt echt peinlich. Doch Hier ist das Nachtschwerver-Gewinnspiel. Im Augenblick läuft die dritte Frage. Fünf Fragen sind's. Das ist die letzte Frage. Doch wer liegt da schon auf der Lauer? Ist der Schurk. Die Panzer knacken. Sie wollen ihn bestehlen. Und die Hey, are you ready for Disco Sound? Und hier ist die heiße Telefonnummer für den heißen Gewinn. 07-221 für Barman und dann die 700. Schönste, was wir so tun können, ist und dreimal die 7. Hier ist das super Gewinnspiel. Ruf an, Mann! Meine Leitung grün natürlich schon wieder. Ich nehme den ersten rein und der Daniel Schwinger aus Altdorf. Ja, hallo. Bei Böblingen. 14 Jahre. Hast du Ferien? Hallo. Ja, ich habe Ferien, ja. Und deswegen darfst du lange aufbleiben? Ja, genau. Oder bist du überhaupt Nachtschwärmer mit 14? Ah ja, ich meine, es ist natürlich nicht so gut, wenn man dann Schule hat und so früh raus. Ja, genau. Also. Ja, also, der erste Titel war Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. Richtig. Das zweite I Promise Myself von Nick Cayman. Ja. Das dritte war Tears on My Pillow von Kylie Minogue. Ja. Das vierte war Wie ein Traum von Nicki. Stimmt das? Jetzt wird's mir schon ganz bange. Ja, das stimmt auch. Und das fünfte war Baker Man von Laid Back. Weißt du, was das heißt? Bravo, richtig. Bleib dran, 10 Mark für dich. Alle anderen legen auf, bitte. Before the sun and spoke, great star, what would your alle noch nicht traurig sein. Wir machen ein Gewinnspiel, ganz klar. Okay. Jeden Dienstag und Mittwoch ab 23 Uhr Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Yeah. But I think I love you. Yeah. I'm always thinking of you. I want you to know I do it all for love. I love the way that we're together. Girl, I need you forever. And I want you to know I do it all for love. Radio Ladies first. Radio ladies first. Radio ladies first. Radio ladies first. Ladies first. In a time where the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a home made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Every time I see you, der Song. Ah. Roxette! Nächste Gewinnspiel liegt an wieder. Und jetzt kommt Mix. Change plans. I think I'll stay and see what happens. it will be extremely hard with the Summer Hit Mix 91. Non-stop music with the hottest dance hits presented by Tux. Just your spoon, make your body move. So, Sven Schild geht los. Da sind jetzt mehr Titel ineinander. Nein, gemixt. Vier Titel müssen erraten werden. Vier Interpreten möchte ich wissen. Ich würde sagen, für einen echten Nachtschwärmer überhaupt kein Problem müsste das sein. Oh, das ist die fünfte Nummer. Ist noch eine fünfte dabei. Aber für reichen wir schon für die 10 Mark. Okay, also. Hallo Nachtschwärmer. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt and wait for the no smoking? 0721 700 und dreimal die 7. Das ist die heiße Nummer. Aber wem sage ich die? Ihr wisst ja schon längst. Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel. du bist dran. Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Hello, hello, hello. Agent of Liberty. Can I help you? Hello. Gewinnspiel, Gewinnspiel. Du bist dran. Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Party Time, natürlich ohne Ende. So, jetzt habe ich dran den Sven aus Stuttgart, kann es sein? Ja, hallo. Sven, ich grüße dich, 17 Jahre. Ja. Und du hast jetzt auch mitgemacht, also bin ich jetzt ganz Ohr. Ja, ich habe gehört, Spania war dabei. Sabrina. Dann ganz kurz die Pet Shop Boys. Genau. Und Sinita, genau. Und noch Nick Kemen, aber das ist vier Hammer, das reicht. 10-mal gehen in die Landeshauptstadt. Bleib dran, hey. Also das war die Party an Machplatte. Ritmo de la Noche. Komm Charlie, lass das Charlie. Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Charlie, lass dir einen Bart stehen. Und dann werde ich mit dir ausgehen. Ja, aber Oder auch nicht. Okay, kommenden Samstag, Charlie 2000 in Aachen Fautenbach. An der B3 in der Reithalle. Und nochmal schönen Dank für den Besuch vergangenen Samstag in Freistädt. War super. Dann eine Woche später, Freitag, den 2. August, Rheinau-Honau, Festzelt. Samstag, 3. August, Süllingen, Rhein-Münster-Süllingen in der Rheingoldhalle. Und dann wieder ein Tutti Frutti in der Richtung sowas mit Damen Schaumcatchen. Bin ja gespannt. Jeder will bei ihm sein. Wenn er an seinem Mischpult. Auch nochmal dran erinnern. Samstag, 10. August, Manta Party. Wer eben da Informationen will, der ruft bei mir an. Und zwar nicht hier, sondern bei Charlie 2000. 07242 4411. Wer wegen der Manta Party Informationen braucht. Warnung! Beim Hören dieser Nummer kann es zu einer leichten Gelbfärbung Ihrer Socken kommen. Also wer echt mal einen tollen Abend erleben will, der kommt am 10. nach Altenheim zur Manta-Party. Da gibt's nicht nur jede Menge Mantas, da sind sicher auch Golfstar, Ford und alle möglichen Marken, weil die können sich das nicht bieten lassen, dass sie mal tiefergelegte Mandas da sind. Und im Zelt gibt es natürlich Stimmung jede Menge und deutsche Welle ohne Ende und so weiter. Das alles bis zum hellen Morgen. Ist das nix? Und da wären wir wieder beim Thema. Was sagt zur Zeit bei diesem Wetter der Manta-Fahrer, wenn er an die Tankstelle kommt? Ha? Was sagt er denn? Super, volltanken, fliegen vom Ellbogen kratzen und Fuchsschwanz durchkämmen bitte. Das gibt's doch nicht. Habt ihr schon mal in der Tankstelle das gesehen? Ich nicht. Der Manta Max sieht zum ersten Mal eine richtig große Dampfwalze. Sagt er, ey, was hat die für Schlappen drauf? Wie nennt man das, wenn ein Manta-Fahrer mit seiner Tussi durch die Gegend braust? Weißt du das? Das ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Ja, hier ist wieder euer Madman DJ vom Sender Paprika. Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! So, jetzt reicht's aber. Achtung! Achtung! Jetzt reicht's aber. Endgültig. Achtung! Schluss mit diesem Blödsinn. Jetzt reicht's, genau. To y'all, it's real hot. It's brand new, I'm sure it'll chart. You'll love it, you'll love it, you'll love it. Check this out. Too hot to handle, too cold to hold. They call the Ghostbusters into end control. Had a throwing party for a bunch of children. Well, all the while, slime was under the bill. So they packed up, reboot, got a grip, came a grip, grabbed the proton pack from the back, and they split. Found out about Beagle, the master of evil. Try to battle my boys, that's not Beagle. Who's looking good today? Who's looking good in every way? No stopping. You better watch, don't mess with me. No money, man, with my love. It's sweetest that I'm thinking of. We always hang in a buffalo stance. We do the dive in the time to dance. I give you love, baby, not romance. I make you move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me. Morgen Abend ab 23 Uhr heißt es wieder Nachtschwärmer Spezial mit Charlie. Aber die Manta-Geschichte ist noch nicht erledigt. Warum fährt ein Manta-Fahrer niemals einen Scirocco? Weil er nicht weiß, wie man schreibt. So, nein, nicht immer über die Manta-Fahrer. Jetzt bringen wir mal einen anderen Witz. Jetzt bringen wir mal einen Trabi-Witz. Genau. Also, ein Trabi-Fahrer, so kurz nach der Grenzöffnung, fährt im Westen rüber und direkt an der Werkstatt, bei Daimler-Benz, an der Daimler-Benz-Werkstatt, geht ihm der Wagen zu Bruch und geht nichts mehr. Geht er zum Meister ran? Na, nimm Meister, Kinder sagen. Was können wir denn machen? Ich muss heim, das ist kaputt, das Auto, mein Trabi geht nicht mehr. Der Meister, ein alter Schwab, gell? Ja, werden wir gucken, was wir machen, hä? Hallo, das werden wir mal sehen. Kommen Sie, heim, Tag wieder. Gut, der Trabi-Fahrer. Nachmittags kommt, da ist eine große Hektik auf dem Platz und sein Trabi steht da, wo die Fertigen sind. Die fertigen Fahrzeuge. Er steigt ein, fährt los. Rechnung wird ihm anscheinend nachgeschickt. Okay, da hat sich nicht klar gefühlt. Später am Nachmittag ruft der Trabi-Fahrer am Telefon den Meister an. Er sagt, New Meister, was ist, haben Sie gemacht? Der läuft ja viel schneller als vorher. Das gibt's ja gar nicht. Da sagt der Meister, ja, das war bei uns ganz einfach. Wir haben einfach einen Scheibenwischermotor von 500er SE reingebaut. Ein Scheibenwischermotor. Ein Trabi. Ach, ich brech noch zusammen. Den Tee wie immer, Milord? Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos. Mit. Charlie 2000. This is Redneck Radio Station and my name is Dave Darnell and we are here live in the flesh to talk to all those rednecks out there. So here we go. We're gonna start this show off like this with a hard disco dance mix. And guess what? I'm the rapper. The groove. Don't you want more of this style I'm used to doing? Can't you tell by the way I'm doing? I knew that you would like to be something dope for you to move your feet. Now, since you know the time, it's about that time for me to finish this rhyme. But first, before I skip the beat, this is what I want you all to do. My job is done. I made you. I'm a fresh MC, my son. So check yourself, cause what you said is bad for your health. So dance until I get back with a fresh beat and a monster rap. Ganz neu, Music in the Street. Meine Zeit läuft wieder davon, 23:54. Morgen ist wieder ein Mix dran, den bringe ich wieder nonstop ohne reingeredet, und zwar der Stones Mix, Rolling Stones. Und da hat mir der Klaus Wilde geschrieben aus Tennenbronn im Schwarzwald. Er hat damals letzte Woche den Rockset Mix nicht aufgenommen können. Tut mir leid, ich kann nicht nur schon wieder bringen, aber ich schicke dir vielleicht eine Kassette, wo er drauf ist, okay? Ausnahmsweise. Noch einmal Manta, verträglich? Okay, Max Manta. Zur Verkäuferin. 2 Kilo Gehacktes und 150 Gramm Salami, bitte. Sind Sie Manta-Fahrer, was? Aber ich hab doch nicht mal er oder Bo gesagt. Ja, aber Sie sind eine Bäckerei. Hallo? Wer spricht denn da? Hier ist der große Private. Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and... Holy, that's played out. Hit it! Sorry, they can't get through, but what's your name and your number? Super stark, dass man gerade läuft hier. Ring, ring, de la Soul. Charlie sagt Dankeschön. Das war's beim großen Privaten jetzt. Heute am Dienstag, den 23. Juli. Morgen Abend hören wir uns wieder. Ab 23 Uhr. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ist die Hand, Servus. Ich bin fertig, ich bin fertig, ich bin fertig. Ich bin fertig, ich bin fertig. Tschüss, Nachtschwimmer. Macht's gut. Und jetzt hör zu, es gibt eine Prophezeiung. Ich werde zurückkehren. Und wann bis dann? Macht's gut, Leute!